darfst nicht brav sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Nein, du darfst nicht brav sein. Guten Morgen, Sonnenschein. Weck mich auf und komm herein. Alles kannst du ja sehen auf dieser Erde, auf dieser Erde.